Yeah. Was geht? Wir haben extra für euch die Bravo jetzt 14 ausgegraben. Yeah. Das ist der Scheiß, ich brauch kein Label, ich steig einfach auf ein Rolling. Es geht um Geld, doch ich hock nur in der Ecke an der Bar und sauf ein. Was ist das hier, ist zeitlos, Homeboy, wir drei wurden am Mikro. Das ist für die Handvoll Psychos, die noch lieber Rap wollen als Bravo und Live-Show. Scheiß auf dein Klammer, kack ich, ich trink Bier aus Dosen. Fuck ist das, ihr könnt ihn nie erreichen, ganz egal wie viele Vögel übt. Ihr trefft den Takt nicht, passt nicht, fuck ich bin Champion, du bist nur ein Fan wie Stan. Hör das an, ich rappe wie ein Gott, wenn ich's bitte tippen, Leute, lass es an, ich rappe Scheiß. Und steig gleich auf eins. Pass auf, ich zeig dir Lines. Das Nightlife war Mike. Pass auf, ich schreib den Scheiß. Und steig gleich auf eins. Pass auf, ich zeig dir Lines. Das Nightlife war Mike. Guck, ich flieg Rap auf Deutsch. Leute denken all in, wer Dipset auf Deutsch. Wir machen nur was ihr Bitches auch wollt. Tracks, die das Business aufrollen. Alles, was ich sag, wirkt wichtig auf Leute. Du hast keine Ahnung, was mir das hier bedeutet. Und willst mir zeigen, was du drauf hast, Holmes, aber bitte nicht heute. Ich bin auf ein Free from Desire. Pass auf, ich geb dir Lines wie Speed from Designer. Homeboy, du kannst nicht leugnen, wenn ich am Eis bin, tanzen Leute. Ich hab MC Punker, Läuse und deine Dogs reden mein Schwanz vor Freude. Scheiß, und steig gleich auf eins. Pass auf, ich zeig dir Lines. Das Nightlife am Mike. Pass auf, ich schreib den Scheiß. Und steig gleich auf eins. Pass auf, ich zeig dir Lines. Das Nightlife am Mike. Schau ich's, bitte bist du sprachlos. Bist das ist Filmriss, Homie, keine Bravo-Hits. Und plötzlich weiß wirklich keiner von euch, wo der Finger wo oben, unten oder was los ist. Ich weiß, Punker werden zu dem Scheiß nie proben. Wir bleiben nach nur ein Scheiß-Lied oben. Das hat einfach nix zu tun mit Rap. Das ist mehr wie eine Einstiegsdroge. Scheiß drauf, wenn ich keinen Spaß versteh. Ich finde dich in dein Gelaber fake. Ganz Splash werfe ich mir lieber einfach kleine bunte Pillen ein und gehe auf die Laparade. Ihr könnt leider nix und seid gays. Nicht nur das, ihr wart und bleibt gays. Und die einzigen Freunde, die ihr kleinen Penner habt, sind ein paar Schmerzbeine.